Halleluja. Oh, danke, Vater. Danke für das Liebesbad an diesem Nachmittag, an diesem ersten Intensivnachmittag dieses Jahres. Und du hast deine Kinder so lieb. Und du möchtest Vater sein für dein Volk, für deine Kinder. Und dafür sage ich danke, danke, danke. Wir haben gesungen, aber Vater. Und das ist was, was mich gerade so berührt auch. Und wo er uns einfach, glaube ich, tiefer hineinführen möchte in das Vertrauen in die Liebe des Vaters. Und ja, wir sind hier er hat mich zwischen den Jahren sehr in das Gebet geführt, im Neuen Bund, wie man da betet. Und ich dachte, boah, Anfang des Jahres, ja, da starten wir gleich durch. Und dann sagt er, nein, da kommt noch was vorher. Okay, sag ich, Papa, was möchtest du denn? Und ich möchte euch lehren, den Unterschied zwischen Glauben und Vertrauen mal zu verstoffwechseln. Und ich dann so, okay, da ist ein Unterschied. Ich dachte immer so, das wird so in einem Guss genannt, ne? Glauben und Vertrauen. Und ich sage, das ist interessant, Papa, da brauche ich mehr von. Und er sagt, Vertrauen drückt eine Beziehung aus mit einer Person, nämlich mit mir, also nicht mit mir, sondern mit ihm. Und Glauben ist was ganz anderes. Glauben hat mit einer Verheißung zu tun, nicht mit Vertrauen. Verheißung sagt, dass mir etwas gehört, nämlich zum Beispiel all das, was Jesus am Kreuz für uns vollbracht hat. Und das können wir denn einfach im nehmenden Glauben in Empfang nehmen. Mhm. Das ist cool, sage ich. Okay, also hat Vertrauen nichts mit einem Versprechen zu tun, was er uns da, sondern mit ihm selbst. Wow. Wow, es geht darum, im Vertrauen geht es um eine Herzenshaltung, die besagt, Papa, du brauchst mir gar nichts zu versprechen, sondern ich vertraue dir und lasse mich in diesen Strom hineinfallen. Wir haben uns in die Liebe hineinfallen lassen. Ich lasse mich gerne so in die Arme des Vaters hineinplupsen, wie so ein Kind eben. Und ich glaube, das ist so kostbar, weil ich glaube, zu viele Christen haben sich ganz doll, also haben es eben vielleicht auch ein bisschen versäumt, sich in dieses kindliche Vertrauen hineinplumpsen zu lassen und wollten immer den Glauben stärken. Das ist ja auch was Gutes. Nur ich glaube, da kommt ein Schritt davor, weil wenn wir uns da hineinfallen lassen, hat das auch viel mit Kontrolle loslassen zu tun. Und es ist ja schon so, also wenn man einen Menschen kennenlernt, sagen wir mal Jessie, ist ja meine Freundin und am Anfang kannte ich sie ja auch nicht. Also da habe ich sie gesehen und wir haben uns verabredet und es ist so wichtig, dass wir, da könnte sie mir ja alles Mögliche versprechen können. Ich kannte sie nicht, nehmen wir mal an, ich kannte sie nicht und sie verspricht mir irgendwas. Ja, kann ja, wenn wir uns noch nicht lange kennen, kann sie mir ja viel versprechen. Das bringt noch nicht so richtig was, ne? Aber wenn ich Jessie, und ich kenne sie jetzt 30 Jahre und ich glaube, ich habe viel Zeit mit ihr verbracht und das Vertrauen ist gewachsen. Und ich glaube, das ist tatsächlich, wenn wir Zeit in seiner Gegenwart verbringen und noch mehr Zeit in seiner Gegenwart verbringen und am besten da gar nicht mehr rauskommen, weil wir, wenn die Wahrheit ist ja, dass wir in ihm sind und dass diese Gegenwart wirklich das Allerwichtigste ist, um überhaupt das, was er da vollbracht hat, wirklich ernsthaft zu aktivieren. Weil sonst ist ja immer so vielleicht so ein Ding zwischen Glauben und Unglauben in unserem Herzen. Aber Jessie könnte mir jetzt alles erzählen. Ich glaube ihr, weil sie meine beste Freundin ist. Also ich glaube, das ist safe, genau, das ist sicher. Aber wieso ist Papa das Vertrauen so wichtig? Okay, habe ich gedacht, im Hebräischen ist ja so, sind die Wörter ja so ein bisschen blümeranter, nicht so bei uns Vertrauen, ne, so, sondern das ist etwas, was ich, genau. Ich habe also nachgeguckt, Vertrauen auf Hebräisch heißt immun. Habe ich an Immunsystem gedacht, habe ich gesagt, wie cool, ne? Also die hebräische Sprache ist faszinierend, finde ich. Und wurzelt auf drei Merkmale, und das möchte ich mir mit euch mal angucken. Zum einen, und das hat Enno, glaube ich, ganz am Anfang gesagt, hat das erste Merkmal Zuversicht haben. Also eine Herzenshaltung, die besagt, okay, Gott, mein Leben, du hältst, alles ist gut und du hältst mein Leben in der Hand. Egal, was in diesem Jahr kommt, ne? Egal, was die Medien sagen, was da vielleicht sein könnte, ich bleibe zuversichtlich. Also das Zuversicht haben ist eine gute Herzenshaltung, die unser Vertrauen in ihm ausdrückt. Also im Prinzip, die Welt nennt das vielleicht positive Herzenseinstellung. Aber ich finde, diese Zuversicht ist einfach was ganz, ganz Kostbares. Das ist das erste Merkmal. Das zweite ist, und das haben wir auch besungen, ist Zuflucht nehmen und fest und geborgen eingeschlossen zu sein in der sicheren Burg, die Gott für uns ist. Ach, Gott möchte einfach, dass wir ihn viel öfter besuchen kommen, weil in dieser Burg, da sind wir wirklich sicher. Und der Feind, der kann schreien und brüllen. Und wir können sagen, oh, ich bin sicher und alles ist gut. Ich bin geborgen und sogar verborgen in dir. Ich bin verborgen in deiner Liebe. Und das ist so groß. Und deswegen sagt er, ich möchte gar nicht, dass ihr mich nur mal besuchen kommt, wenn ihr Probleme habt oder so, oder von mir eine Lösung wollt. Am liebsten würde er Dauermieter haben. Also in seinem Wohnzimmer, also an dieser Tafel, von der Christine spricht. Also er sucht eigentlich Mitbewohner. Und ihr wisst, wer so Kinder hat, weiß, die Kinder kommen mal und dann wollen sie was haben, Geschenke, Weihnachten zum Beispiel, und dann gehen sie wieder, ne? So Timo zum Beispiel, der kommt dann mal so, aber er ist nicht dauerhaft, wohnt er bei Christine, ne? Und also Gott möchte so sehr, dass wir nicht ab und zu mal zu ihm kommen, sondern dass wir da wohnen, dass wir da wirklich, also es klingt ja süß, dass wir Untermieter an Gottes Wohnzimmer sind, dass wir, er möchte seine Kinder, und zwar alle, also hier wirklich jeden, er möchte, dass wir immer, immer bei ihm sind, weil er uns denn mit all dem auch beschenken kann. Also, dass wir eine stetige, und ich glaube, das habe ich echt auf dem Herzen, ich glaube, dass für 2025 diese Zuflucht, diese sichere Burg, diese Borchers, also Borchers, wir heißen Borchers, ne? Und das heißt auch noch hartfest wie eine Burg. Aber ich glaube, dass nicht nur unser Name, sondern eben auch Gott uns diese Zuflucht schenkt. Ja, toller Name, danke Enno im Übrigen, ne? Danke, danke, danke, danke Papa. Und das letzte Merkmal, wir sind immer noch beim Vertrauen, heißt also eine Säule, die feststeht. Das fand ich auch so stark, wenn ihr euch jetzt mal, da haben wir jetzt so eine Säule hier in diesem Raum, ne? Die ist fest verwurzelt da unten, aber unter drauf liegt eine Decke. Also, und wir sind sozusagen die Decke, die auf der Säule von Papa so drauf liegt. Also wir werden getragen von dieser Säule, so, also das ist so das Bild für Vertrauen, was ich irgendwie ganz mit dieser Säule irgendwie ganz gut. Und an die kann man sich anlehnen. Sonny könnte sich da jetzt mal anlehnen. Man kann sich da auch so ein bisschen fallen lassen, ne? So, also die ist fest, die ist stabil und da wankt nichts, wie der Bergzieher, und der wankt ja auch und wackelt nicht, ne? Das ist was ganz Stabiles, und das fand ich so ein schönes Bild. Ja, und unser Leben in diese Hand Gottes zu legen, ist, glaube ich, absolut extrem wichtig. Egal, was die Medien uns für schlechte Nachrichten dieses Jahr auftischen wollen, hat das keine Auswirkung, wenn wir Gott vertrauen und uns in seine Hand plumpsen lassen und uns hingeben und sagen, Papa, alles, was kommt, ich vertraue auf dich und ich bleibe ruhig, der Sturm tobt. Und wir sind sozusagen dieser Ruhepunkt im Auge des Tornados, oder wie das da heißt, ne? Es gibt doch so einen Punkt in diesem Hurricane, wo der so ganz ruhig ist. Und so wünscht er sich, dass wir echt unser Leben in seine Hand geben und die Kontrolle loslassen. Weil ich glaube, ein Aspekt von Vertrauen ist, dass wir wirklich loslassen und ihm mehr die Dinge überlassen. Dass wir sagen, okay, ich habe zwar keine Ahnung, das heißt ja Nachfolge, du gehst irgendwo hin, ich habe keine Ahnung, wo du hingehst, aber ich lass mal los, meine eigenen Pläne und Vorstellungen und so. Ich folge dir jetzt einfach nach, ich habe keine Ahnung, wo es jetzt lang geht, aber ich weiß, dass es gut ist. Ich vertraue dir, ich bin zuversichtlich dein Leben ist in meiner Hand. Und wenn der Boden wackelt, dann erinnerten wir uns an diese feste Säule. Was denn? Wie rum? So rum. Genau, also mein Leben ist in seiner Hand. Nee, das wäre andere wäre doof, ne? Danke, Anja. Guck mal, aber Anja passt gut auf, ne? Tipp, top, sehr gut. Oh, es ist so großartig. Und was gibt es Größeres, als wenn wir uns fallen lassen, dass wir beschenkt werden? Weil wir können uns, es ist ja auch viel entspannter, wenn man mal loslässt, muss man nicht wissen, wo es lang geht. Wir setzen uns an diesen Tisch, der ist mit leckeren Speisen bedeckt, Süßigkeiten, die auf einmal und andere leckere Sachen. Und er möchte, ja, er schraubt an uns herum, er verändert uns, er verwandelt uns, er knuddelt und all das, was wir brauchen. Ja, und so lade ich uns wirklich alle ein, uns diese vertrauensvoll in seine liebenden Arme fallen zu lassen. Ruhe in seiner Gegenwart und bleibe in ihm, egal welcher Goliath sich da dieses Jahr aufrichten will. Ich habe so einen süßen Witz gehört. Naja, ist das ein Witz oder nicht? Es ist ein Bild für Goliath. Also für, entweder hat man ja Zuversicht, ne? Es gibt ja so Menschen, die sind immer negativ und es gibt Menschen, die sind zuversichtlich. Wir als Glaubende sollten natürlich die Zuversichtlichen sein. Und dann, also wie steht denn so ein Mensch, der eben aus der Welt zum Goliath gegenüber? Er guckt sich den an und sagt, wow, der ist aber riesengroß. Der bringt mich um, der erschlägt mich jetzt. So, aber wie sollten wir vor dem Goliath stehen? Wow, der ist riesengroß, den treffe ich auf jeden Fall mit der Steinschleuder. Also ich meine an David-mäßig, ne, so, pju, den treffe ich ja auf jeden Fall. Und den treffe ich. Spitze. Die Steinschleuder. Die Rüstung, die der anhat, die hast du übersehen. Aber grundsätzlich, ne? Es geht um. Also wie gesagt, egal welcher Goliath sich auftut, ne, denkt an eure Steinschleuder, schießt auf ihn, lacht über ihn und ja, entspannt euch. Papa hat das im Griff viel mehr als wir erahnen. Er hat da, wenn er selbst für diese Blumen da auf dem Feld sorgt, er wird sich um alles kümmern. Je mehr wir loslassen, ich meine, ist das Hammer, weniger Energieverbrauch, weniger Kraft. Wir lassen uns fallen, wir entspannen uns und er richtet, also so, er gibt uns heute die Sachen schon für morgen. Er hat den Tag für morgen schon vorbereitet. Ich bin ja heute beim Sonntag. Wir müssen uns nicht mal um das Morgen kümmern, weil auch da hat er schon uns alles gegeben, an alles gedacht. Er hat das ganze Jahr bis zum Ende des Jahres durchgeplant. Er kennt deinen Terminkalender. Und deswegen freut euch wirklich, vertraut in seine Liebe und entspannt euch. Also ein gesegnetes 25 für uns alle. In seiner Ruhe und in seinem Frieden. Amen. Ich habe mich jetzt in den letzten Wochen sehr intensiv beschäftigt, wie Jesus ist. Weil er sagt, so wie er ist, so sind wir auf dieser Welt. Wie hat Jesus, aus welcher Perspektive hat Jesus die Menschen gesehen? Wie ist er mit den Toten umgegangen? Wenn der eine gesagt hat, komm schnell, meine Tochter ist gestorben, komm schnell, Stephanus ist gestorben. Hat er am Tod geglaubt? Nein. Er kam vom Himmel. Und im Himmel gibt es keinen Tod. Er kam aus dem Reich der Liebe. Seine Sprache war eine ganz andere Sprache, als die Menschen zu der Zeit oder auch heute die Menschen pflegen, sie zu haben. Eine ganz andere Sprache. Er hat immer ganz anders reagiert. Nicht so, wie Menschen es erwarten, aber immer wohltuend, klar und in Liebe. Immer. Immer. Er saß mit den Säufern und mit den Prostituierten. Er liebte sie. Und dann habe ich so gedacht, wow. Und dieser Same, also Christus in mir, er lebt in uns. Im Wort Gottes steht geschrieben, im 1. Petrus, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen. Also seit Grundlegung der Welt wusste Gott, was da alles geschieht im Garten Eden. Und seit Grundlegung der Welt hat er mich und dich gesehen und hatte schon diesen Plan mit Christus. Und dann kam die Zeit und du hast dieses Wort gehört und der Heilige Geist hat an deinem Herzen gewirkt und du hast Ja dazu gesagt. Und plötzlich wurdest du aus einem Menschen ein Christusmensch. Denn du bist nicht mehr, du bist zwar Mensch und lebst auf dieser Welt, aber du bist nicht mehr von dieser Welt. Dieser Same ist in dir. Und in einem Samen, wenn ich jetzt irgendetwas pflanze, ob ich eine Gemüsepflanze pflanze oder ein Obst irgendwas pflanze, es ist alles in diesem Samen, um diesen wunderbaren Baum oder dieses Gemüse hervorragend wachsen zu lassen. Und das ist alles in mir, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, seine Liebe, seine Güte, seine Barmherzigkeit, seine Gnade, seine Disziplin. Alles ist in mir, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit hat er mir gegeben. Warum? Damit ich den Himmel auf Erden bringe. Bill Johnson sagt in seinem Buch immer so schön, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt, aber ich fand das total, und Pastor Georg auch, wir beten immer Vater und unser im Himmel, geheiligt werde dein Name und wie im Himmel, so auf Erden. Und wer bringt das so wie im Himmel, so auf Erden? Wir sind diejenigen. Wir sind diejenigen. Und dann hatte ich mich einfach gefragt, ich bin jetzt auch in so einer Situation, wo dieses Menschliche immer möchte, sagen möchte, ach, schau da und hör da und ach, ja. Und es ist immer wieder eine Entscheidung nötig. Moment mal, wo bin ich positioniert? Wo lebe ich? Wer bin ich? Wer bin ich? Bin ich da, um mich immer mit diesen irdischen, menschlichen Dingen zu beschäftigen? Oder bin ich da, wie Gott sagt in Kolosser, da, wenn ihr nun also mit Christus auferweckt worden seid, dann interessiert euch doch, wie bitte? Kolosser 3, 1. Wenn ihr nun also mit Christus auferweckt worden seid, dann interessiert euch doch für das und sucht das, was droben ist, wo sich Christus jetzt befindet und wo er auf der rechten Seite von Gott Platz genommen hat. Und da sind wir auch. Das Wort Gottes sagt, wir sind mit Christus versetzt an himmlische Orte. Da ist unser Zuhause. Und darüber sollen wir nachsinnen und in die Tiefe dieser Realität ins hineintauchen. Und da werden wir verwandelt. Und plötzlich gehen wir in dieser Welt und werden mit Situationen konfrontiert oder mit was auch immer konfrontiert. Und unsere Reaktion ist einfach und leicht. Es ist himmlisch und es ist geprägt mit all dem, was diese Same in sich trägt. Es ist mit Leichtigkeit. Und so wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Aber es ist immer wieder, und diese Entscheidung zu treffen, wo bin ich? Wer bin ich? Wer lebt in mir? Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Er, sein Reich, sein Königreich ist in mir. Und dieses Königreich breite ich aus. Seine Herrlichkeit breite ich aus. Und das ist so wunderbar. Amen. Wir sind eine neue Schöpfung, geschaffen in ihn, zu Werken, die seit Anbeginn der Zeit von unserem Vater im Himmel schon vorbereitet sind. Und wir sprechen zu Situationen und wir gehen und das Land wird eingenommen. Es ist so, es ist einfach und leicht eigentlich. Einfach und leicht und voller Freude. Und ich glaube, das wünsche ich mir und das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen für dieses neue Jahr, immer tiefer in diesen Bewusstsein hineinzukommen. Christus lebt in mir. Ich bin seine Braut. Er ist mein Bräutigam. Er ist der Liebhaber meiner Seele. Ich habe alles in ihm. Ich lebe nicht aus Mangel. Ich komme aus dem Himmel. Wie ist mein Wortschatz? Ist mein Wortschatz Mangel? Ist meine Reaktion, mein Handeln geprägt von Mangel, von Angst? Wenn ich im Himmel lebe, ich kenne das nicht. Jesus kannte keine Angst. Jesus kannte keinen Mangel. Als er die Steuer bezahlen musste, hat er gesagt, geh da zu dem Fisch. Geh da zu dem Fisch und hol, sag, hier, Fisch, ja. Genau, geh mal, ja. Und ja, und diese, so kostbar auch diese Zeit, wie Janine gesagt hat, dieses Vertrauen, desto mehr wir ihn hier kennenlernen, den Vater durch den Sohn, desto mehr vertrauen wir ihn. So wie Jesse. Janine hatte eine Beziehung zu Jesse und immer tiefer konnte sie ihr Herz kennenlernen, ihren Charakter, ihr Wesen. Und sie vertraut ihr. Und desto mehr wir hier hinein uns begeben und desto mehr wir darüber nachsinnen, wie der Vater ist, desto mehr Vertrauen wir haben wir. Und desto leichter wird das, weil ich muss nicht, ich glaube, sondern ich weiß. Ich weiß, ich lebe im Himmel und ich weiß, mein Vater ist allezeit gut. Ich weiß, für mich ist gesorgt. Ich weiß, ich bin geheilt. Ich weiß. Ich bin nicht verkrampft und oh, sondern ich weiß, ja, ich bin total entspannt. Amen. Amen. Und das passt wirklich zu allem, was schon gesagt wurde. Manches muss ich deshalb auch nicht wiederholen. Das ist dein altes Leben. Dein altes Leben. Voll dreckig, ekelig, stinkig, unbrauchbar. Die Hülle allerdings ist durchaus akzeptabel. Also das Glas meine ich jetzt, ja. Ich weiß, dass ihr euer altes Leben abgegeben habt, aber zur Demonstration brauchen wir das jetzt hier nochmal. Weil mir wirklich über Weihnachten was richtig neu klar geworden ist. Wenn ich sage, dass ich Christus mein Leben gebe, dann wird die gesamte Flüssigkeit aus diesem Behältnis entfernt. Und entfernt, hier, na, das ist ja der Mülleimer hier, und weil ich das jetzt nicht vollständig entferne. Wir geben doch Jesus unser Leben, damit wir sein Leben bekommen, ne? Christus in mir. Davon hast du gesprochen, Olivera. Und das ist auch ganz und gar in uns. Und wir sind uns da einig, oder? Glasklar, wunderbar, herrlich, vielleicht sogar sprudelig, je nachdem. Und wir wissen, dass das wirklich die Realität ist, in die wir hineinversetzt worden sind. Versetzt an himmlische Orte. verwandelt in ihn. Okay? Sind wir uns, ist wichtig, dass wir uns einig sind. Sind wir? Mhm. Okay. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Das, was vorher war, ist vergangen. Okay? Etwas völlig Neues hat begonnen. Klar, rein, sprudelig. Die neue Schöpfung ist, also wenn wir das jetzt anschauen, erlöst, befreit, der ganze Müll ist ja weg, der ganze Dreck, gerecht gesprochen, geheilt, beschützt, versorgt, geliebt, kraftvoll, reich, das ganze Programm. Warum? Weil Jesus, und das haben wir heute auch schon gehört, unsere Sünden, das, was das da dreckig gemacht hat, auf sich genommen hat, dafür verurteilt wurde, die Strafe auf sich nahm und diese Sünde vollkommen und vollständig aus meinem Leben entfernt hat. Deshalb steht da der Mülleimer. Okay? Er trug unsere Krankheiten, also inklusive meiner, und unsere Schmerzen. Und wichtig ist, es geht ja, also ob es jetzt Krankheit ist oder Schmerz oder Sünde, das ist jetzt völlig egal. Zu dem Zeitpunkt, wo Jesus das gemacht hat, vor über 2000 Jahren, gab es Sünde, die vor dieser Zeit lag. Da haben ja auch schon irgendwelche Leute gelebt und so. Während er da war. Und auch für die, ich habe da ja nicht gelebt, ne? Ist ja ein bisschen her, jetzt ist es schon 2000 Jahre, über 2000 Jahre her. Aber meinen Krempel hat er ja auch getragen. Also sollte es eine Krankheit jetzt geben, die es damals überhaupt noch gar nicht gab, hat er sie auch getragen. Nur, dass wir das mal klar haben, dass wirklich das und das alles von ihm getragen wurde. Und ich habe jetzt nur mein Leben genommen und das da reingekippt und habe ein neues bekommen. Ganz wunderbar, himmlisch herrlich, okay? Wenn er doch nun alles getragen hat, wie kann es sein, dass es sich in meinem Körper aber noch zeigt? Das ist doch eine ernsthafte Frage. Ist die Erlösung fehlgeschlagen? Nein. Muss noch etwas für die neue Schöpfung getan werden? Nein. Kann der Teufel diesen Zustand hier rückgängig machen? Nein. Nein, das kann er nicht. Er konnte auch vorher schon irgendwie nichts so richtig, außer rumlügen. Ja, weil das ist so seine absolute Oberspezialität, die Leute einfach anzulügen. Sie so zu verunsichern, dass sie etwas glauben, was gar nicht dem Zustand entsprach, sollte Gott gesagt haben. Das ist dieser Dauerspruch, ja? Dieses, sollte Gott uns wirklich zu einer neuen Schöpfung gemacht haben? Antwort: Ja. Aber jetzt kommt etwas ins Spiel und das ist das, was es mir so deutlich gemacht hat, dass ich dachte, ah ja, jetzt glaube ich, kapiert es dann auch noch der Letzte. Wie kriegt der Teufel es trotzdem hin, dass diese wunderbare, himmlisch herrliche neue Schöpfung für mich sich so anfühlt und so aussieht wie die alte? Wie schafft der Teufel es, dass die wunderbare neue Schöpfung so aussieht und sich so anfühlt wie die alte? Schmerzen, Sorgen, Nöte, was weiß ich, Bein ab, Arm dran, was der Kuckuck, na, blinde Augen, na, lahm, alles Mögliche. Wie kriegt der das hin? Denn er kriegt es ja offensichtlich hin. Allerdings nicht dadurch, dass er dieses herrliche Wasser, was da drin ist, das kann er nicht. Er kann das nicht. Das heißt, wir schnallen jetzt, dass das, was er tut, eine Täuschung ist, richtig? Und nichts anderes. Eine Täuschung. Und wir, wenn wir nicht geistgesinnt sind, wenn wir nicht auf das schauen, was droben ist, oder wer das auch immer hier heute gesagt hat, wenn wir uns nicht, wenn wir uns nicht bewusst sind, wer wir sind, was wir sind und was wir können, zum Beispiel, dann schafft er das, dass das vielleicht sogar richtig so aussieht wie das Alte. Oder, was ich auch dachte, was auch vielleicht hilft, manchmal denkt man ja noch, das sieht so aus wie das Alte, aber ich klebe mal hier so ein paar Sachen ran. Das macht das auch nicht schöner. Ja, man könnte das auch betiteln. Also da könnte jetzt ja Krankheit, Leid, Sorgen, alles Mögliche könnte ich, Zweifel, einfach also irgendwas machen, was nicht gut ist. Leute belügen. Verdammnis kleben wir auch nochmal hier ran. Wertung, richten. So. Also das verändert das hier auch, ne? So. Ich hatte jetzt leider keine schwarzen Post-its, weil die gibt es auch nicht, ist auch ein bisschen blöd, da kann man so schlecht drauf schreiben. Aber ihr stellt euch das jetzt mal so richtig so. Ein Zustand, der entspricht einfach nicht dem, was hier erwirkt wurde. Denn wenn es sich hier um Schmerzen handeln würde, ich darf die mal ausnahmsweise daran kleben. Vorschläge? Sünde kleben wir. Die Verdammnis ist ja natürlich, hat damit auch nichts mehr zu tun. So, die ist ja eigentlich da. Schwäche, Mangel. Gut, kleben wir mal alles heute hier an. Eins ist da noch, ja. Ganz schwer loszukriegen. Sorgen zum Beispiel, manchmal ganz schwer loszukriegen. Genau. So, die Frage, die sich hier stellt, ist doch, wie kriegst du A, diese Täuschung da weg, so dass das, was da drin ist, in dir, das hat ja übrigens mit dir gar nichts mehr zu tun. Du bist eine neue Natur. Du hast die Natur Gottes in dir drin. Die Natur Gottes. Nicht, er ist ein bisschen auch da drin. Also die ein bisschen von der alten Natur ist noch zurückgeblieben. Und ein bisschen Gott ist auch dazu. Nee. Alles falsch. Ganz und gar vollständig mit allem, was ihn ausmacht und alles, was er zur Verfügung gestellt hat, ist in dir, steht dir zur Verfügung. Und das ist das, was wir uns auch verfügbar machen müssen. Aber hier geht es gar nicht um Werke. Du sollst dich ja nicht anstrengen, dass diese Geschichten sozusagen da, diese Täuschung da, weißt du, nicht, ich glaube, ich bemühe mich, weil das bringt nämlich überhaupt nichts, sondern wenn du etwas als Realität erkannt hast, und das war das, was wo es dann bei mir so richtig dämmerte, wo ich dachte, okay, das ist 1000% wahr und der Kleine lügt mich an. Was mache ich, wenn mich einer anlügt? Da kann ich doch einfach mal Nein sagen, oder? Da kann ich mal sagen, das glaube ich nicht. Ganz einfach, ich sage einfach, das glaube ich nicht. So simpel ist das. Ich glaube das einfach nicht. Wie kann ich das glauben? Das hängt ja da. Das ist ja Blödsinn, das hole ich doch da nicht runter. Bin ich denn bescheuert oder was? Das hängt ja da. Ich sage einfach Nein. Du kommst, lügst mich an, willst mir hier irgendwas auftischen, was überhaupt nicht der Realität entspricht, und ich sage einfach Nein. Das ist super simpel, weil dann arbeitet diese ganze Flüssigkeit, die arbeitet, das ist ja die Natur Gottes, das ist ja nicht irgendwas, ne? Das arbeitet vollautomatisch in mir. Das macht das, was die Flüssigkeit ja eigentlich schon sowieso in sich selbst hat. Ich bin geheilt. Ich bin ich. Ganz höchstpersönlich bin geheilt. Das ist mir völlig scheißegal, was mein Körper hier sendet. Und was er meint, noch senden zu dürfen, interessiert mich nicht mehr. sowas von null und nada, weil ich weiß, du lügst mich nicht mehr an. Das kommt überhaupt nicht mehr in Tüte in diesem Jahr. Gar nicht mehr. Ich bin nicht nur geheilt, ich bin natürlich auch beschützt. Ich habe keinen Mangel, ich bin versorgt, ich habe alles. Und geheiligt, ja, das ja, ist ja super, auch sieht auch gut aus, ne? Genau, ja. Gereinigt. Ich muss mich auch noch nicht mal anstrengen, dass das irgendwie wieder den richtigen Zustand kriegt. Das Einzige, was ich wegnehmen muss, ist die Lüge. Und das mit Unglaube, Glaube und Unglaube ist ja damit verbunden. Wenn ich eine Lüge glaube, ist das zwar auch Glaube, aber irgendwie leider in die falsche Richtung. Natürlich. Du kannst das Fleisch ja nicht wegnehmen. Das brauchst du auch gar nicht. Du brauchst nur der Lüge nicht zu glauben. Ich komme jetzt auf Hebräer 11. Und jetzt kommen wir zur Zuversicht und zum Vertrauen. Der Glaube, Hebräer 11, 1. Der Glaube ist das Vertrauen. Ich konstruiere den Vers, er ist immer noch richtig, aber jetzt kommen meine Worte, ja. Der Glaube ist das Vertrauen in die neue Schöpfung, zum Beispiel. Der Glaube ist die Zuversicht in die neue Schöpfung. Der Glaube ist die Besitzurkunde von Dingen, ein Fürwahrhalten von Dingen, nämlich der neuen Schöpfung, die im Unsichtbaren, weil das kann man ja in mir nicht direkt sehen, existieren und sich durch Glauben im Hier und Jetzt verwirklicht sehen. So funktioniert das nämlich. Damit das im Hier und Jetzt an mir dran, an diesem Body sozusagen, auf meinen Lippen, weil mein Herz ist ja damit total verankert, das, wovon ich hier überzeugt bin, davon spricht mein Mund. Deiner übrigens auch. Egal, wovon du überzeugt bist, davon spricht er. Wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über, fertig, aus Ende. Das ist nun mal so. Ja? Und wenn dein Körper dir Sachen signalisiert, Schmerzen zum Beispiel, und du packst sie auch noch auf deine Lippen rauf, doof. Weil das Lüge ist. Das ist einfach Lüge. Das ist so simpel, wie nur irgendwas simpel ist. Der Glaube ist das Vertrauen in die neue Schöpfung. Der Glaube ankert ja auch da drin. Der muss da drin ankern. Wenn der in was anderem ankert, ja, dann haben sie den Salat, den sie nicht brauchen können. Der Glaube ist auch nicht etwas, was sich, und das hast du so schön ausgeführt, der strengt sich ja gar nicht an. Der muss nur etwas wissen. Und darüber muss er sich im Klaren sein, dass man zum Beispiel der Jessie vertrauen kann. Zu 5.000.000%, vielleicht jetzt nicht gerade der Jessie, aber Gott schon. Jessie, ja, aber wir wissen, wir sind Menschen, versteht ihr? So, also Gott gegenüber können wir wirklich der neuen Schöpfung in Jessie können wir 150.000%ig vertrauen, ist klar. Aber versteht ihr, wir können Gott ja zu 150.000% vertrauen. Und wir können durch die Bibel wissen, warum wir ihm vertrauen können. Weil er nicht nur viele Verheißungen dort sozusagen platziert hat, sondern weil er auch noch seinen Sohn hier runter geschickt hat. Und der hat uns dann auch noch vorgemacht, dass diese neue Schöpfung hier funktioniert. Komm nicht mit, das war ja Jesus. Ja, ja, natürlich, klar. Das war Jesus. Und er war auch das hier. Und er hat sich auch von dem Teufel und seinen Täuschungen, die drei, ganz souverän. Er hat da nichts drüber gestülpt. Der hatte kein, das ist, er wusste einfach, wer er war. Also diese Frage vom Teufel da in der Wüste, also dieses Mensch, da hat man ja jetzt Hunger und da könnte man ja theoretisch, logisch, klar kann der aus Steinen Brot machen, das ist überhaupt gar keine Frage. Wer jemand von 5 Broten und 2 Fischen 5.000 Leute satt machen kann, der schafft das natürlich auch, aus Steinen Brot zu machen, das ist ja logisch. Und er antwortet aber mit der Schrift und sagt, Moment, ich lebe ja überhaupt gar nicht durch das Brot alleine. Weg war der kleine Besiegte. Und dann kam er nochmal vorbei. Und immer tischte er ihm irgendwas auf, die ganzen Reiche dieses Planeten. Und ich sehe Jesus so, wie er sagt, so, das ist ja total lächerlich. Da kann ich ja nur drüber lachen. ist dir eigentlich klar, aus welchem Reich ich hier komme? Welches Reich mir hier überhaupt schon gehört? Das ist ja völlig lächerlich, was du mir hier anbietest. Ja? Und das mit dem Beschützen und ob das überhaupt funktioniert, das muss man auch noch ausprobieren, indem man ihn auf so eine Zinne stellt und sagt, du kannst auch runterspringen. Ja, natürlich könnte man theoretisch da auch runterspringen. Wenn es keinen anderen Ausweg gibt, dann kannst du da auch runterspringen. Dann wirst du auch von den Engeln aufgefangen da unten. Aber wir springen doch nicht mutwillig einfach runter, um zu testen, ob das mit Gott funktioniert. Das ist doch Schwachsinn. Das ist doch eine bestehende Tatsache, dass der mich beschützt. Immer und überall. Den muss ich ja nicht ausprobieren. Beweisen, er musste nichts beweisen. Er wusste, wer er war. Und unser Glaube oder unser Vertrauen, unsere Zuversicht in das, was wir wirklich, wirklich sind, unsere Identität ist in der neuen Schöpfung. Und alles, was du so gesehen tun musst, ist diese Lügen, die der da vorbeischleppt, oder in dein Ohr flüstert, zu entlarven, nicht zuzustimmen, auch nicht, wenn jemand anders dir jetzt versucht, was zu spiegeln durch das, was er sagt, und du dann womöglich noch zustimmst. Es gibt ziemlich einfache Wege, wie man zum Beispiel zwei Bekenntnisse machen kann. Ich kann ja das Bekenntnis machen, ich bin geheilt, was übrigens der neuen Schöpfung voll entspricht. Und dann sieht aber jemand, wie ich hier rumhinke und fragt mich, wie ich denn das jetzt behaupten könnte. Versuchen wir dann zu antworten in irgendeiner Form. Sagen zum Beispiel, ja, im Moment ist das noch so. Schon vorbei. Im Moment ist das noch so. Vorbei. Ich weiß ja, dass ich geheilt bin. Das werde ich auch demnächst sehen. Wieder so ein Spruch, wieder so ein Ding. Wir müssen auf unsere Worte so achten. Und deshalb kippt immer ihr kennt diese Woge, die hin und her schwankt, ja? Deswegen kippt das immer, weil der Teufel weiß ganz genau, dass wir Macht haben mit unseren Worten. Und dass durch unsere Worte, die auf dieser Schöpfung da fußen sozusagen, dass dadurch die in Existenz kommt. Die kommt dadurch in die Realität. Wenn ich an meinem Bekenntnis festhalte, dass ich zum Beispiel geheilt bin, dann muss mein Körper nachziehen, dem bleibt überhaupt nichts anderes übrig. Wenn ich aber zwischendurch immer wieder ein anderes Bekenntnis mache, hebt sich das auf. Du darfst immer wieder von vorne anfangen, kein Problem, aber es neutralisiert sich immer wieder. Deshalb ist es so wichtig, dass wir an dem Bekenntnis festhalten. Und dass wir auch vielleicht sogar ein Bild vor Augen haben, das uns klar macht, Moment, das ist hier alles Täuschung. Das ist ja alles nur Täuschung. Das ist der Trick, wie er das schaffen kann. Der alte Adam steht nicht wieder auf, das kann der gar nicht. Der ist in den Händen von Jesus und der Herr Jesus ist der Herr, hat Herrschaft über das Ding. Du glaubst das nicht im Ernst, dass der das hier für dich hier wieder rausholt und da reinkippt. Also bekloppt ist er nicht. Das macht er nicht. Der Preis war ja auch viel zu hoch. Aber wir denken doch so. Wir haben was falsch gemacht. Wir haben das und das nicht gemacht. Wir haben hier nicht, da nicht, dort nicht, überhaupt nicht. Ja, das kann sein. Aber hängt ja hier alles. Gehe ich also hin, sag sorry, konzentriere mich wieder auf meine wunderbare neue Schöpfung und spreche, was die für mich bereitgestellt hat. Also Fokus, Fokus, Fokus. Ich habe mal aufgeschrieben, nur mal so, haue ich noch mal so raus. Ich kann alles. Das muss man mal anfangen zu bekennen, ne? Auch wenn man meint, nicht alles zu können. Haha, das wirkt, das Zeug. Das hat eine Wirkung. Ich kann alles. Philipper 4,13. Alles vermag ich durch den, der mich kräftigt. Alles vermag ich durch den, der mich kräftigt. Ich habe einen Vater und ich darf den Abba-Vater nennen, meinetwegen Römer 15. Ich habe nicht den Geist der Knechtschaft bekommen, dass ich mich wieder fürchten muss. Ich bin ein Kind Gottes. Der Geist gibt selbst uns Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind, auch Römer 8,16. Ich habe zum Beispiel auch Freude, Frieden und Gerechtigkeit. Das ist ja auch sowas. Ja, heute bin ich ja nicht so freudig, ne? Also heute war auch nicht so ein guter Tag. Das war heute, nee. Ich sage euch immer wieder, es ist immer, der freut sich einen Ast ab, dass er das Ding darüber stülpen kann. Der denkt, ist die doch schon wieder drauf reingefallen. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Römer 14. Ich habe auch die Kraft für alles. Epheser 3, Vers 20. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Die tut was in uns. Das ist vollautomatisch. Je mehr du da anfängst, drin reinzugehen, denkst du, das ist so cool. Das ist so cool. Ich muss in dem Sinne gar nichts tun, also nicht so großartige Anstrengungen machen, sondern steh doch einfach, du hast das schön gesagt, ne? Dieses steh doch einfach, lehn dich doch einfach mal an ihm und erfreu dich mal der Dinge, die der schon längst gemacht hat. Bleib doch mal ganz ruhig, bleib doch mal ganz entspannt. Die Flüssigkeit wirkt in sich selbst, die bringt, dass dein Körper keine Schmerzen mehr hat, die bringt, dass du Kraft hast, die bringt, dass du das mit dem Erbe verstehst, die bringt, dass du das mit dem Schutz kapierst, mit dem Licht, mit dem Mangel, mit der Gerechtigkeit, mit dem Versorgtsein, mit dem nicht fürchten müssen und so weiter. Also das ist komplett voll mit Bibelstellen, aber immer nur eine Bibelstelle zu einer Aussage, die zum Beispiel, was weiß ich, ob es jetzt darum geht, ich muss mich nicht mehr sorgen. Juhu. Und ich sorge mich auch nicht mehr. Ich sorge mich nicht. Alle Sorgen werfe ich auf ihn, denn der sorgt für mich. 1. Petrus 5, 7. Ich bin kraftvoll, falls ihr mal so denkt, also dieser Zustand, ja, bin ich kraftvoll. Der Körper zieht nach. Die 5 Sinne sagen dir, und der Sechste sagt, wow, genau. Und der Sechste sagt, das stimmt nicht. Der Sechste sagt, das stimmt nicht. Wenn du das einmal verstanden hast, dann kommst du aus dem Feiern nicht mehr raus. Weil du weißt, es ist vollbracht. Ist vollbracht. Der Teufel kann überhaupt, außer dass er dich belügt, kann er nichts machen. Ich brauche mich auch nicht darüber und zu unterhalten, was er alles zustande bringt. Das ist auch schlecht. Verstehst du, diese ganzen, falscher Fokus, was er wieder mal wieder angestellt hat. Das kennt ihr, ne? Das gibt's auch manchmal, dass Leute denn, es war total wirklich, das war Angriff total. Und dann denke ich, dann nehme ich mal das von Janine, der ist ja groß genug, der Goliath, den treffe ich 100%. Der ist so groß, der ist ja gar nicht zu verfehlen. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Niemand. Und wenn er kommt, auch nicht. Auch nicht, wir laufen auch nicht. Wir stehen und sagen ihm mal, wo die Hake hängt, beziehungsweise was die Wahrheit ist. Weil die Wahrheit wird uns frei machen. Die Wahrheit wird uns frei machen. Und sie hat uns bereits frei gemacht. Die Wahrheit macht uns frei, hat uns frei gemacht. Du bist frei. Du bist frei. Du bist frei. Ich sag euch, je tiefer wir in diese Wahrheit in dem neuen Jahr jetzt eintauchen werden, und ich werde da noch öfter von allen 25 Seiten darüber sprechen, dass uns das nicht verloren geht, dann werden wir hier wirklich nur noch jubeln. Weil dein Körper wird nachziehen. Deine Seele wird nachziehen. Das geht überhaupt gar nicht anders. Die muss nachziehen. Die hat gar keine Chance. Weil wenn du die Lüge entfernst, wird immer die Wahrheit sichtbar werden. Halleluja. Alle Ehre ihm. Weil nur er das tun konnte. Er nahm dein altes Leben und tauschte es gegen sein Leben. Christus, Christus in dir. Galater 2,20. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Das steht ja da. Du könntest auch sagen, das lebe ich im Glauben an die neue Schöpfung. Versteht ihr? Dann ist nochmal, fühlt sich das nochmal anders an. Der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben. Der Glaube holt alles aus dem Himmel hier runter. Und nur der Glaube holt es. Durch nichts anderes kannst du das hier auf dem Planeten kriegen. Glaube nur. Genau, und es ist aber nicht eigentlich einfache Übung, aber es braucht eine Disziplin, die eine Wache vor deinen Mund stellt und die B, sich mit deinem Herzen beschäftigt. Weil wovon es voll ist, davon sprechen wir. Und deswegen dürfen wir einander auch immer wieder, ne, ermuntern, ermutigen, das Richtige zu sprechen, die Wahrheit zu sprechen. Und die Bibelstellen sind ja da, also die ganzen Bibelstellen, die lese ich jetzt nicht alle vor, aber die sind ja alle dazu da, um uns sozusagen diese Sache so klar vor Augen zu führen, ja. Und weil das Wort ja auch Kraft in sich selber hat, machen die natürlich auch was mit uns. Ja, die sind dann nicht nur so stumpf, nur Wörter und Buchstaben, sondern die tun was mit uns. Deswegen ist das gut, die Dinge erstmal auf deine Lippen überhaupt zu kriegen und sie erstmal also auszusprechen und sie zu lesen und sie geläufig immer wieder so. Natürlich ist etwas, also ich möchte nicht, dass ihr euch tot bekennt. Also ne, das gibt's auch so, wir bekennen und bekennen und bekennen, aber es sackt nicht in unser Herz. Das nützt überhaupt nichts. Es muss aus dem Herzen kommen. Davon geht der Mund vollautomatisch über. Ja, aber am Anfang müssen wir einander kennenlernen. Ja, wir müssen Gott ja kennenlernen, wir müssen ihm vertrauen lernen, damit wir wissen, das ist eine ganz sichere Grundlage. Ja, und von daher ist es gut, wenn wir sie trotzdem laut vorlesen, laut sprechen und so weiter. Ich glaube, manches Bild hilft einfach. Und Jesus hat ja bewusst auch Gleichnisse genutzt, um uns Dinge sozusagen deutlich zu machen. Und deswegen dachte ich, also mir hat das wirklich mit dieser Täuschung, da habe ich gedacht, du alte Saftsocke, ey, du hast das sowas von verloren. Also mich hier einfach zu täuschen, obwohl das ja die totale Wahrheit ist, mit der neuen Schöpfung, das Spiel ist jetzt auch aus. Wenn du das einmal kapiert hast, dann ist das Spiel aus. Dann kannst du mit mir, brauchst du auch nicht mehr zu diskutieren, weil ich habe das dann so verinnerlicht, dass ich sage, nee, egal was er in dein altes Leben gekippt hat, erinnere dich daran, dass das da im Mülleimer ist. Wirklich. Ja, das ist komplett ausgetauscht. Fokus, Fokus, Fokus. Halleluja. Amen.